Noch vor einigen Monaten hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg beteuert, es sei eine verrückte Idee zu glauben, russische Propaganda-Anzeigen auf Facebook hätten das Wahlergebnis in den USA beeinflusst. Dies war eine Fehleinschätzung, gestand nun der Justiziar von Facebook bei der Anhörung im Kongress. Mittlerweile wisse man, in den 2 Jahren von Juni 2015 bis August 2017 wurden von Russland aus Anzeigen auf Facebook geschaltet, die 126 Millionen Nutzer in den USA erreichten, mehr als die Hälfte aller US-Bürger. Facebook-Justiziar Colin Stretch. Dass Ausländer die Offenheit unserer Plattform missbrauchen konnten, ist eine zutiefst schmerzliche Lektion für uns. Daraus werden wir Konsequenzen ziehen. Auch Twitter fand heraus, dass 2700 seiner Accounts von der russischen Trollfabrik Internet Research Agency in St. Petersburg eingerichtet wurden. Bei der Anhörung im US-Kongress wurden mehrere Beispiele der insgesamt 3000 bei Facebook geschalteten russischen Anzeigen präsentiert. Unter dem Titel Being Patriotic wurde gefordert, Down with Hillary, nieder mit Hillary. Eine andere Anzeige hatte die Überschrift Heart of Texas und forderte überzeugte Texaner auf, sich für eine Loslösung von den USA einzusetzen. Und die demokratische Präsidentschaftskandidatin wurde als Hillary Rotten Clinton verunglimpft. Mit fast 400.000 Likes besonders erfolgreich war eine Anzeige mit dem erfundenen Absender Blacktivist, zu Deutsch schwarzer Aktivist. Darin wurden Afroamerikaner angestachelt, sich mit Gewalt gegen die Vorherrschaft der Weißen zu wehren. All diese in der russischen Trollfabrik erdachten Anzeigen hatten ein gemeinsames Ziel, die US-Bürger zu spalten, ein Klima der Verunsicherung zu schaffen und Hillary Clinton zu verhindern. Dass dies die Tech-Firmen aus dem Silicon Valley nicht erkannten, sorgte für Ärger unter den Senatoren und Abgeordneten. Zumal, so die Kritik des demokratischen Senators Al Franken, die Anzeigen in Rubel bezahlt wurden, über denen Moskau ansässigen Provider Kiwi. You can't put together rubles with a political ad and go like, hmm. Haben Sie sich nicht gewundert, dass für politische Anzeigen in Rubel bezahlt wurde? Wieso haben Sie nicht gesehen, dass das nichts Gutes heißt? Die Vertreter von Facebook, Google und Twitter versuchten anfangs noch, sich zu rechtfertigen. Bei der Vielzahl von Anzeigen und Postings aus der ganzen Welt sei es nicht immer leicht, harmlose von manipulativen zu unterscheiden. Das ließ die demokratische Senatorin Dianne Feinstein nicht gelten. Sie sind verantwortlich. Sie haben diese Plattformen geschaffen. Jetzt werden sie missbraucht. Wenn Sie nichts dagegen tun, dann werden wir das tun. Demokraten und Republikaner waren sich einig, eine solch umfassende Einmischung Russlands in amerikanische Wahlen dürfe es künftig nicht mehr geben. Der Justiziar von Facebook, Colin Stretch, versprach erhebliche Investitionen seines Unternehmens. Going forward, we are making significant investments. Wir stellen mehr Mitarbeiter ein, um die Anzeigen zu überprüfen. Wir verdoppeln unsere Anstrengungen in der Sicherheitstechnik. Wir sorgen für strengere inhaltliche Auflagen bei Anzeigen. Und wir werden von Anzeigenkunden mehr Daten verlangen. Außerdem könnten Facebook-Nutzer künftig dank einer neuen Grafikfunktion auf eine Anzeige klicken, um zu erfahren, wer dahinter steckt und dafür bezahlt hat. Denn einige der Propaganda-Anzeigen aus Russland hatten sich als Botschaften der Republikanischen Partei Tennessee getarnt und wurden prompt von Mitarbeitern Donald Trumps und seinem Sohn weiterverbreitet.